Für die erfolgreiche Veranstaltung des internationalen Freundschaftsflugsportfestivals Munsan 2016, das im September dieses Jahres stattfinden wird, trifft die DVRK aktive Vorbereitungen darauf. Vor weniger Zeit wurde ein Vorbereitungskomitee für das Festival gebildet, dem die koreanischen und die ausländischen Experten in mehreren Bereichen wie Flugsport, Tourismus und Dienstleistung angehörten. Es wurden verschiedene Militär- und Passagierflugzeuge für Flugkunstmusterauftritt und Besichtigungsflug ausgewählt und auch die Vorbereitung auf bunte Sport- und Kulturveranstaltungen werden planmäßig forciert. Die berühmten Flugsportexperten und Freunde mehrerer Länder äußerten den Willen dazu, an diesem Festival, das zum ersten Mal in der DVRK stattfindet, teilzunehmen.